Deutschlandfunk Kultur. Fazit. An dieser Stelle wieder unsere Filme der Woche. Beide kommen aus Italien und beide stammen von Regisseuren, die in jüngerer Zeit große Erfolge gefeiert haben. Fangen wir mal an, Anke Lewicke mit Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. Das war diese Satire über die römische High Society. Und jetzt widmet sich Sorrentino dem Berlusconi-Italien. Loro heißt der neue Film, spielt 2008 und Loro bedeutet im Italienischen ja erstmal Sie. Wer sind denn Sie? Auf wen schaut Sorrentino? Sie, die anderen? Ja, zuerst schaut er einfach mal auf die Anhänger von Berlusconi oder auf die Leute, die gerne näher an ihn herankommen möchten. Und da gibt es wirklich einen genialischen Auftakt. Und zwar geht es los in seiner Villa in Sardinien und da verirrt sich ein Schaf hin. Und das Schaf geht auch in die Villa rein und da läuft gerade einer seiner Fernsehshows, die er geschaffen hat, so eine Quizshow mit einer Frau, die eben Hauptsache tiefes Dekolleté hat und das Schaf kann sich einfach nicht von diesem Anblick lösen. Das ist ja ganz schön, dann geht es um andere Schafe und das ist vor allen Dingen ein römischer Geschäftsmann, der einfach Berlusconi näher kommen will und deshalb heuert er ganz viele Escortfrauen an, kauft sich dann auch ein Anwesen auf Sardinien und schmeißt da wilde Partys. Und das alles nimmt natürlich Sorrentino als Anlass. Wir wissen es ja, er kann wunderbar choreografieren, wunderbar Tänze inszenieren und eine ganze Szene eben ganz besonderen Rhythmus verleihen. Das macht er auch hier, wilde Partys. Dann fliegen dann die Ecstasy-Tabletten durch die Luft, wo Berlusconi drauf ist. Eine Frau hat auch das Gesicht von Berlusconi auf ihr Hinterteil tätowiert. Und wenn sie das bewegt, fängt es auch immer mehr an zu lachen. Auf alle Fälle, dieser Geschäftsmann wird Berlusconi nicht näher kommen und wir haben erstmal die erste Dreiviertelstunde des Films eine Nummernrevue nach der anderen. Mhm. Natürlich kann man sagen, das ist so eine Zustandsbeschreibung, was da passiert. Das ist Italien im Dauererregungszustand. Aber es bleibt bei diesem Sinnbild und es kommt keine weitere Ebene hinzu. Und Berlusconi taucht quasi nur auf der Pille und auf dem Po auf, ja? Erstmal. In der zweiten Hälfte taucht er dann in aller Ausführlichkeit auf. Ich weiß das alles, weil ich das Drehbuch des Lebens kenne. Wie hätte ich denn der beste Verkäufer Italiens werden können, wenn ich den Kummer und die wahren Sehnsüchte der Kunden nicht kennen würde? Ja, das hört sich ehrlich gesagt, also zumindest ins Deutsche übersetzt, erstmal, wie soll ich sagen, ziemlich unsubtil an. Naja, also der zweite Teil besteht dann eigentlich aus den verschiedenen Facetten von Berlusconi. Also es wird sein Narzissmus gezeigt, sein Größenwahnsinn, seine Machtgelüste und das spielt der Schauspieler Doni Servillo schon sehr gut durch, das kann man schon sagen, aber im Grunde bleibt es immer wieder bei einigen gelungenen Szenen, zum Beispiel wenn er seinem Enkel dann anhand eines Hundehaufens erklärt, wie gut seine Verkaufskünste sind. Das ist schon ganz geschickt manchmal gemacht, aber Berlusconi wird immer nur gezeigt. Also es wird seine Machtlust gezeigt, aber er wird nie selbst vorgeführt oder überführt. Mhm. Also auch hier fehlt mir so ein bisschen die Brechung oder die Haltung des Regisseurs. Also am Ende bleibt es für mich eine Nummernrevue ohne Sinn und Verstand mit einzelnen herausragenden Szenen. Der zweite Film der Woche stammt von Luca Guadagnino. Das ist derjenige, der auch diesen Liebesfilm Call Me By Your Name gemacht hat. Und jetzt legt er mit einem Horrorfilm nach, wo übrigens nicht nur Tilda Swinton mitspielt, habe ich gelesen. Er heißt Suspiria. Kann Guadagnino also auch das Grauen inszenieren? Das kann er auf alle Fälle und es ist ein ganz besonderes Grauen. Es handelt sich hier eigentlich um ein Remake eines Horrorklassikers aus dem Jahr 1977 von Dario Argento, Suspiria. Und er fällt in das Subgenre Giallo-Horror. Giallo heißt zu Deutsch Gelb und Gelb waren diese Einbände der populären Krimis früher in Italien. Und da geht es eigentlich weniger in diesen Filmen darum, wer der Mörder ist, sondern es geht eher darum, ja, dem Horror bei der Arbeit zuzusehen. Also wie ist ein Verbrechen inszeniert? Und hier bei Suspiria ist es so, sonst sind die Frauen ja eigentlich eher immer die Opfer. Hier werden die Frauen aber die Täterinnen. Es geht um Hexenkult. Es spielt in Deutschland, in Berlin 1977. Eine junge Amerikanerin kommt zu einer Ballettschule und Berlin ist wirklich irrsinnig gut dargestellt. Also man kriegt die ganze Zeit die Nachrichten mit, die Schleierentführung, Landshut, also Deutschland im Herbst. Es ist alles grau, die Hinterhöfe. Und diese Tanzschule steht an der Mauer, steht auch Tanz drauf. Und das ist so ein faschistisches Gebäude. Und schon allein durch das Gebäude kommt die deutsche Geschichte rein. Es geht auch immer wieder um die deutsche Schuld. Und das Gebäude hat dann auch so ein Eigenleben. Man hört immer so ein Dröhnen, so Geräusche, so Stimmen, unheimliche, ein lautes Atmen. Und jenseits von Tilda Swinton spielen da auch noch andere berühmte Schauspielerinnen mit. Ja, das kann man sagen. Es sind unheimlich viele, weil eben auch mit deutscher Unheimlichkeit gespielt wird, spielt eben Angela Winkler mit. Das, was aufgeführt wird, das Tanzstück heißt dann auch Volk und es wird auch immer mal wieder die Gruppe 47 zitiert, wo Tilda Swinton dann sagt, Tanz darf einfach nicht mehr schön sein. Also da kommt viel politische Reflexion mit rein, deshalb auch der deutsche Schauplatz. Und es ist schon so, dass diese Hexen eben die deutschen Täter suchen, aber das machen sie, und das können wir uns jetzt mal in dem Dialog anhören, so auf ihre ganz eigene Art und Weise. Mutter fragt nach dir. Sie muss wissen, ob wir nach der gestrigen Abstimmung endlich weitermachen können. Ihr alle kanntet meine Bedenken gegenüber Patricia. Was mit Patricia passiert ist, war schrecklich. Aber jetzt, nach der Abstimmung, müssen wir das Ritual noch einmal versuchen. Und zwar bald. Die Frage ist nicht nur, mit wem wir es wieder versuchen. Wir müssen auch sicher gehen, dass es gelingt. Egal mit welchem Mädchen. Ja, also die Mädchen müssen dann eben auch in den Hexenkult überführt werden und Angela Winkler ist einfach ganz toll, auch als Ballettmeisterin, wenn sie zählt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hat das so eine wirklich Kommandostimme und dann spielt noch Ingrid Cavan mit und sie singt einmal Guten Abend, Guten Nacht mit Rosen bedacht und man meint wirklich die Dornen zu spüren, wie überhaupt dieser Film wirklich ganz gut die Stachel hinterlässt, wie überhaupt Horror manchmal einfach auch ein Stimmungsbild einer Gesellschaft wieder geben kann und das gelingt dem Film. Also sehenswert, ja? Sehenswert, es ist auch ein bisschen krude und exzessiv, aber das darf Horror ja auch sein. Aber wie gesagt, also den Dorn des Films spüre ich immer noch. Suspiria, einer der beiden Filme der Woche, der andere heißt Loro und vorgestellt wurden sie beide von unserer Filmkritikerin Anke Liebicke. Dankeschön. Bitteschön und schönen Kinoabend.